interessante Fragen und Antworten. Judas ein Teufel. Petrus ein Satan. Frage: Wies Jesus nicht darauf hin, dass Judas und Petrus gleichermaßen Verachtung verdienten, als er Judas einen Teufel und Petrus Satan nannte? Antwort: Nein. Wie wir bereits zeigten, wurde Judas teuflisch. Bekam einen teuflischen Charakter. Das in Johannes Kapitel 6 Vers 70 in Bezug auf ihn verwandte griechische Wort lautet Diabolos, von dem unser Wort Teufel herrührt. Judas leistete dem Teufel, Jakobus Kapitel 4 Vers 7, und seinen Versuchungen keinen gebührenden Widerstand, sondern wurde schrittweise, ihnen immer mehr nachgebend, unermesslich böse, vom Teufel besessen, denn dieser gab seinem Herzen den Gedanken vom Verrat Jesu ein, Johannes Kapitel 13 Vers 2, es fuhr aber der Satan in Judas, Lukas Kapitel 22 Vers 3. Mit Petrus jedoch war die Angelegenheit völlig anders. In Übereinstimmung mit der Beschreibung in Matthäus Kapitel 16 Verse 13 bis 23 legte Petrus in der Kraft des Charakters, des Glaubens und des Eifers sein großes Bekenntnis in Bezug auf das Messiastum Jesu ab, Vers 16, Jesus nannte ihn daraufhin einen vom Vater Gesegneten, Vers 17, und sicherte ihm speziell Segnungen und Vorrechte zu, Vers 18 und 19. Als Jesus danach nun seinen Jüngern sagte, dass er nach Jerusalem gehen muss und dort durch die Juden zum Tode verurteilt wird, konnten sie nicht verstehen, wie solch ein Tod ihn ereilen könne, denn hatte er nicht gerade vor kurzem zu verstehen gegeben, dass alle die herrlichen Verheißungen in Bezug auf den Messias sich auf ihn beziehen? Wie konnte er in einem solchen Fall gekreuzigt werden? Der impulsive Petrus, wahrscheinlich durch das, was Jesus ihm sagte, sich sehr sicher fühlend, nahm ihn beiseite, Vers 22, zu einer vertraulichen Befragung und Ermahnung, wahrscheinlich wollte er verschiedene aufrechterhaltende Argumente gebrauchen, zum Beispiel, dass die Jünger durch eine solche Rede entmutigt werden und so weiter. Er begann Jesus kräftig zu ermahnen, indem er sagte, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er begann jedoch nur und konnte sein Argument nicht zu Ende führen, denn der Meister, erfüllt mit Liebe und Eifer, um jeden Preis allein den Willen des Vaters auszuführen, bemerkte in der Ermahnung des Petrus schnell das, was seine Untreue bewirken könnte, wenn er diesem erliegen würde. Unser Herr drehte sich schnell um und sprach in Gegenwart der übrigen zu Petrus, Markus Kapitel 8 Vers 33, Geh weg von mir, Satan, Widersacher. Du bist mir ein Ärgernis, ein Hindernis, denn du meinst nicht, legst nicht deine Aufmerksamkeit auf das, betrachtest nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, Vers 23. Jesus meinte nicht, dass Petrus vom Teufel besessen sei. Vielmehr hat das Wort Satan im Original die Bedeutung von Widersacher und wurde bezüglich einer jeden Person, die eine gegensätzliche Stellung einnahm oder sich in Opposition zu einer anderen befand, richtig angewandt. Der Widersacher wird Satan genannt. Dieses Wort wird also für ihn als Eigenname gebraucht. Nach diesem Tadel wandte sich Jesus Petrus so zu, dass alle Apostel ihn hören konnten, damit diese Angelegenheit einen tieferen Eindruck in ihnen hinterließe und somit eine umso wertvollere Lektion für sie sei, damit sie alle wissen könnten, dass ihr Meister den Willen seines Vaters in keinem Sinne gefährdete. Petrus sah die Angelegenheit nicht vom göttlichen Betrachtungspunkt, sondern vom Betrachtungspunkt des fehlbaren und gefallenen Menschen. Sein Herz war jedoch im Gegensatz zum Herzen Judas loyal und unverfälscht, und von diesem Standpunkt aus war er um die Wohlfahrt seines Meisters bemüht. Unser Herr gebrauchte dies als Gelegenheit, um seinen Jüngern, Verse 24 bis 26, die Tatsache klar darzulegen, dass, wenn sie das gegenwärtige Leben mit seinen Vorteilen mehr lieben als das spätere mit seinen gegenwärtigen Nachteilen, sie nicht seine wahren Jünger sind. Denn jeder, der sein Jünger ist, sollte die Selbstverleumdung, die Selbstentsagung, die zum Jüngerdasein unumgänglich ist, anerkennen und sollte nicht mit Unsicherheit des Geistes und Zieles zur Nachfolge Jesu mit dem Kreuz, keinem buchstäblichen Kreuz, sondern Kreuzigung des menschlichen Eigenwillens durch den Willen Gottes, vorbereitet sein. Welchen Nutzen könnte ein Mensch aus der Eroberung der ganzen Welt und aller ihrer Vorteile und Reichtümer haben? Die Hoffnung, dies zu erreichen, hat niemand, wenn er dadurch seine eigene Existenz, seine Seele, sein Leben, sein Dasein, oder was der Mensch im Tausch für die Verewigung seines Lebens nicht geben möchte, verlieren würde. Die Ermahnung Petri, obwohl in guter Absicht, war diesem Prinzip entgegengerichtet, und deshalb war er bezüglich dieser Angelegenheit ein Widersacher Jesu. Die gegenwärtige Wahrheit Nummer 1, Seite 15. Bibelstandarte.de